Kundgabe 1600. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.9.1940. Vermitteln geistiger Wahrheiten im Jenseits. Das Vermitteln geistiger Wahrheiten ist im jenseitigen Reich gleichfalls außerordentlich bedeutungsvoll. Es ist ebenfalls eine Kraft, die das zur Höhe ringende Wesen durchströmt und befähigt, an sich und seiner Vollendung zu arbeiten. Es geht also diese Kraft in Form von Wissen dem Wesen im Jenseits zu. Und daher wird auch jede Möglichkeit genützt, um Kraft in Empfang nehmen zu können. Denn vermehrtes Wissen ist vermehrtes Licht. Und Licht austeilen ist wieder einzigstes Mittel zur letzten Erlösung. Also muss das Wesen erst selbst im Licht, das heißt im Wissen stehen, ehe es solches weitergeben kann. Es ist also das Wissen geistiges Gut, das zu vermehren Bestreben aller jenseitigen Wesen ist, soweit sie im Erkennen stehen. Das heißt, Gott und die Wahrheit erkannt haben und sie nun ihren Reifezustand zu jenem Grad steigern möchten, dass sie in Gott Nähe kommen und das Licht von ihm direkt in Empfang nehmen dürfen. Es ist mühevolle Arbeit dazu Vorbedingung. Es müssen die Wesen streben, den leidenden Seelen Erleichterung bringen, eben durch Vermittlung geistiger Wahrheiten, das sich als einzige Linderung erweist. Sie müssen suchen, einzudringen in göttliche Weisheiten und, was sie gewonnen haben für ihre Seelen, willig weitergeben, um andere gleichfalls damit zu beglücken. Emsige Tätigkeit ist die Aufgabe der nach oben strebenden Seelen. Und so wie sich dieser Tätigkeit bisher untätige Seelen anschließen, beginnen auch sie den Aufstieg zur Höhe. Denn einem jeden Wesen kommt bereitwillige Hilfe entgegen, so es seine Absicht äußert, zur Höhe zu streben. Und daher wird Kraft immer den Wesen zugehen, so wie ihr Wille nach oben verlangt. Diese Kraft aber ist die geistige Speise, das göttliche Wort, das Aufklärung bringt allen Geschöpfen auf Erden und im Jenseits. Jedes Wesen, das sich zur Entgegennahme des göttlichen Wortes bereit erklärt, wird von dem göttlichen Kraftstrom berührt. Und je mehr es davon abgibt, den danach Hungernden, desto mehr wird ihm vermittelt werden. Es wird geben können, ohne sich selbst zu entäußern. Es wird ungeahnte Schätze sein eigen nennen dürfen, davon austeilen nach Belieben und doch stets mehr und mehr empfangen. Das ist das Wunder göttlicher Liebe, dass sie sich unentwegt vermehrt. Es ist ein ungemein tröstender Gedanke für euch Menschen, euren Lieben im Jenseits beistehen zu können, in einer ihnen große Erleichterung schaffenden Weise. So ihr willig das Wort Gottes in Empfang nehmt, wo es euch geboten wird, und durch Gedanken in Liebe ihr die Seelen im Jenseits herbeirufet, auf dass sie gleichfalls hören können, so vermittelt ihr ihnen Kraft, und sie empfinden dies unbeschreiblich wohltätig, da sie ohne Hilfe sich schwer entschließen können, denn ihr Wille ist matt und lustlos. Und doch muss der Wille ihr Handeln und Denken bestimmen. Ihr Menschen auf Erden aber könnt durch eure Liebe ihren Willen rege werden lassen. Es spürt die Seele jede Liebeszuwendung in Form von Kraft, das heißt zum guten strebendem Willen. Und so werdet ihr immer den Seelen Hilfe bringen, wenn eure Liebe euch bestimmt, helfen zu wollen. Jeder Ruf, jeder Gedanke, den ihr den Seelen im Jenseits zuwendet, wirkt sich wohltätig für jene aus. Und selten wird ein Wesen, wenngleich es in finsterster Geistesnacht weilt, die Liebe eines Erdenmenschen abweisen, die seiner Seele ins Jenseits folgt. Amen.